Dialoge, Seite 43. Du bist zwar ein großer Denker, aber du kennst die unerschöpfliche Niedertracht der Völker nicht, die vor der Macht kriechen, erbarmungslos gegenüber der Schwäche sind, unerbittlich gegenüber Fehlern, nachsichtig gegenüber Verbrechen, unfähig, die Widersprüche einer freien Gesellschaftsordnung hinzunehmen, geduldig bis zum Märtyrertum gegenüber allen Vergewaltigungen eines kühnen Despotismus. Sie reißen Throne in Augenblicken der Aufwallung nieder, wählen sich aber Führer, denen sie ihre frevelhaften Anschläge verzeihen, für deren Kleinsten sie 20 konstitutionelle Könige enthauptet hätten. Dialoge, Seite 44. Suche nach die Gerechtigkeit. Suche nach dem Rechte, nach der Beständigkeit, der Ordnung, der Achtung vor den mannigfaltigen Formen deines parlamentarischen Mechanismus bei den ungestümen, zuchtlosen, ungebildeten Massen, denen du vorsagtest, ihr seid das Recht, ihr seid die Herren, ihr seid die Schiedsrichter über den Staat. Oh, ich weiß wohl, dass der kluge Montesquieu, der vorsichtige Staatsmann, der die Grundsätze aufstellte, die Folgerungen aber für später aufbewahrte, in seinem Geiste der Gesetze kein Wort vom Dogma der Volkssouveränität schrieb. Dialoge, Seite 45. Was du ebenso wie ich aus der Vergangenheit weißt, ermächtigt nicht, von nun ab zu erklären, dass der Grundsatz der Volkssouveränität jede Stabilität zerstört und dass dieser Grundsatz dem Rechte auf Revolution für unbegrenzte Zeiten die Weihe gibt. Er stürzt die Gesellschaft in den offenen Kampf mit allen menschlichen Gewalten und sogar mit Gott. Er ist die Verkörperung der Gewalt selbst. Er macht aus dem Volke ein wildes Raubtier, welches einschläft, sobald es vom Blute gesättigt ist und das man dann fesselt.